Erster alle Israeliten standen in Listen. Die Leute aus Juda kamen nach Babel. Sie hatten Fehler gemacht. Zweiter zuerst wohnten wieder Israeliten, Priester und Leviten in ihren Städten. Auch Tempeldiener waren dabei. Dritter in Jerusalem wohnten Leute aus Juda, Benjamin, Ephraim und Manasse. Vierter Utai war der Sohn von Ammihaudi. Er kam aus der Familie von Peres und Juda. Fünfter von den Selaniten war Asaja der erste Sohn. Er hatte auch Söhne. Sechster von Sera kamen Jegel und seine Brüder. Es waren insgesamt 690 Personen. Siebter von Benjamin kam Salu. Er war der Sohn von Mesulam. Achter auch Jibneja, Ela und Mesulam gehörten dazu. Sie hatten verschiedene Väter. Neunter es waren insgesamt 956 Brüder. Sie alle waren Chefs in ihren Familien. Zehnter diese Priester waren dort, Jedaja, Jojarib und Jachin. Elfter Asaja war ein wichtiger Mann im Tempel Gottes. Er hatte viele Vorfahren. Zwölfter auch Adaja und Maesai waren Priester. Sie hatten auch viele Vorfahren. Dreizehnter es waren 1760 Männer. Sie waren stark und arbeiteten gut im Tempel. 14. Semaja war ein Levit. Er kam aus der Familie von Merari. 15. Bakbaka, Heres, Hasal und Matanja waren auch Leviten. 16. Obadja und Berechja wohnten in Dörfern in der Nähe. 17. Die Wächter an den Toren waren Salom, Akkub, Talmon und Ahiman. Salom war der Chef. 18. Er bewacht heute noch das Tor im Osten. Das sind die Wächter der Leviten. 19. Salom und seine Brüder passten auf den Eingang zum Zelt auf. Ihre Väter taten das auch schon. 20. Pinehas war früher ihr Chef. Gott war mit ihm. 21. Sacharja war der Wächter am Eingang vom Zelt Gottes. 22. Es gab 212 Wächter. David und Samuel gaben ihnen diese wichtige Arbeit. 23. Sie und ihre Söhne bewachten die Tore vom Haus Gottes. 24. Die Wächter standen im Osten, Westen, Norden und Süden. 25. Ihre Brüder aus den Dörfern halfen ihnen alle 7 Tage. 26. Die 4 Chefs der Wächter arbeiteten immer. Sie passten auch auf die Vorräte im Tempel auf. 27. Sie schliefen in der Nähe vom Tempel. Sie mussten morgens die Türen aufschließen. 28. Einige Leviten passten auf die Schüsseln und Becher auf. Sie zählten alles genau. 29. Andere passten auf das Mehl, den Wein, das Öl und die Gewürze auf. 30. Einige Priester mischten das Öl mit den Gewürzen. 31. Matitja war für das Backen in der Pfanne verantwortlich. 32. Einige Männer bereiteten jeden Sabbat das Brot vor. 33. Die Sänger wohnten im Tempel. Sie arbeiteten Tag und Nacht und hatten keine andere Arbeit. 34. Das waren die Chefs der Leviten in Jerusalem. 35. Jael wohnte in Gibeon. Seine Frau hieß Macha. 36. Sein erster Sohn war Abdon. Er hatte noch viele andere Söhne. 37. Gedor, Ajo, Sacharja und Miklot waren auch seine Söhne. 38. Miklot war der Vater von Simeam. Sie wohnten auch in Jerusalem. 39. Ner war der Vater von Kisch. Kisch war der Vater von Sol. Sol hatte 4 Söhne. 40. Jonathan hatte einen Sohn namens Meribal. Meribal war der Vater von Micha. 41. Micha hatte 4 Söhne, Phiton, Melech, Tarea und Ahas. 42. Ahas war der Vater von Jara. Jara hatte auch viele Söhne. 43. Mosa war der Vater von Binea. Die Liste geht bis zu Asel weiter. 44. Asel hatte 6 Söhne. Das sind die Namen der Söhne von Asel.